Die Akte ist geschlossen. Die Präsidenten Putin und Hollande seien sich auch in diesem Punkt einig, heißt es in der schriftlichen Erklärung, die der Élysée-Palast in Paris verteilte. Zuvor war noch einmal telefoniert worden. Jetzt soll der monatelange Streit zwischen Moskau und Paris ein Ende haben. Es gibt keine Streitpunkte mehr, sagte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian heute früh im Radiointerview. Die Hubschrauberträger vom Typ Mistral werden nicht ausgeliefert, Russland bekommt sein Geld zurück und Frankreich kann dann als alleiniger Besitzer über die Kriegsschiffe frei verfügen. Dieser Vertrag wurde 2011 geschlossen, erinnert der Verteidigungsminister daran, dass die konservative Regierung Sarkozy den Handel einst mit Moskau abgeschlossen hatte. Seither gab es die Krise um die Krim, um die Ukraine und da ist Frankreich im sogenannten Normandie-Format diplomatisch stark engagiert. Aber die Krise hält an. Im Rahmen der EU-Sanktionen gegen Russland und auf Drängen der USA hatte François Hollande nach anfänglichem Zögern den Vertrag über die Lieferung der Kriegsschiffe an Moskau auf Eis gelegt. Das eine Schiff, die Vladivostok, sollte ursprünglich Mitte November 2014 übergeben werden. Das zweite, die Sebastopol, im Herbst dieses Jahres. Russische Marineeinheiten wurden bereits auf den Flugzeugträgern geschult, russische Spezialausrüstungen wurden installiert. Frankreich zahlt Russland alles zurück, was Russland in die Boote gesteckt hat, sagt der französische Verteidigungsminister. Die genaue Summe wird weder in der schriftlichen Erklärung des Élysée-Palastes noch in jener des Kreml genannt. Jean-Yves Le Drian vertröstete auf die Sitzung des französischen Parlaments, das sich nach der Sommerpause mit der Aufhebung des Vertrages befassen soll. Auch von Entschädigungen, die Moskau gefordert hatte, ist jedenfalls offiziell keine Rede mehr. Da der Unterhalt der beiden Boote auf der bretonischen Werft, Expertenschätzungen zufolge 1 bis 2 Millionen Euro monatlich verschlingt, ist Paris an einem zügigen Verkauf interessiert. Einige Länder, sie sind zahlreich, haben schon Interesse angemeldet, sagt der französische Verteidigungsminister. Welche Länder, das sagt er nicht. In Paris wird spekuliert, Indien und Kanada könnten darunter sein. Die Opposition sieht die Annullierung des Rüstungsexportvertrages mit Russland kritischer. Diese Schiffe kosten Unterhalt. Die französische Marine kann sie nicht gebrauchen. Frankreich ist jetzt als Verkäufer in einer schwachen Position. Rückzahlung der Anzahlung, Erstattung für Technologie, Rückbau der Sonderausstattung, das wird auf 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro hinauslaufen, die der französische Steuerzahler tragen müsse, rechnet der konservative Abgeordnete der Partei Die Republikaner Thierry Mariani vor. Für den extremen Front National erklärte Parteichefin Le Pen, der französische Präsident habe sich mit seiner Entscheidung dem Willen der USA unterworfen und Frankreich damit geschwächt.